Темные-темные города, уставшие лица. Заново научиться летать, как птица. Темные-темные города, уставшие лица. Заново научиться летать, как птица. Темные-темные города, уставшие лица. Заново научиться летать, как птица. Ich würd alles für dich tun und alles mit dir teilen. Und würdest du mich töten, dann würde ich dir verzeihen. Du hast recht, ich wär nicht gern allein. Ich würde gerne Wunder schaffen und sie kostenlos verteilen. An alle Lelelei, die eins brauchen. Ihr sagt, alles hat seinen Preis, warum kann ich's dann nicht kaufen? Gott ist groß, manche können's nicht glauben. Manche haben kein Cash für Gucci-Schuhe und manche können nicht laufen. Manchmal ist ein Zelt mehr wert als eine Villa. Wir vergessen viel zu schnell zu schätzen, was wir haben. Manche sagen, sie sind Männer, doch sind Spinner. Löwen laufen nicht mit Hunden, Adler fliegen nicht mit Raben. Темные-темные города, уставшие лица. Заново научиться летать, как птица. Темные-темные города, уставшие лица. Заново Riesenzeiten, als die Schulden sich häuften. Keiner da von meinen Freunden, sie waren nicht da, als sie sollten. Auch wenn sie es heute verleugnen, auch wenn Millionen mir folgen. Ich hab Deutschrap gefickt und Millionen sind Zeugen. Doch das hat nichts zu bedeuten. All die Klicks und die goldenen weiße Packs, die die Leute kennen. Da sind die Schuppen von Teufel drin. Tjomne, Garada. Научиться летать, как птица. Темные-темные города, уставшие лица. Заново научиться летать, как птица. Научиться летать, как птица. Научиться летать, как птица. Научиться летать, как птица. Ла-ла-ла-ла.